Aquí comienza Niemandsland, un programa sobre la actualidad alemana, en Radio Contrabanda, 91.4 de la FM. Aquí comienza Niemandsland. Samstag, 8. Oktober 2016. Willkommen zu einer neuen Sendung, meine Damen und Herren. Niemandsland meldet sich jetzt 2 Stunden mit jeder Menge Musik, mit Politik, Hintergründen und Geschichte. Kultur und Kino. Wir sind ein freies Kommunikationsmedium, wir machen ein anderes Radio, wir bringen eine andere Musik, wir sorgen für klare Worte und gute Töne, wir zeigen Hintergründe, wir mischen die Sprachen. Selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei, das ist Contrabanda FM hier in Barcelona. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Ich begrüße Sie wie immer. Bienvenidas und Bienvenidos. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93377366. Hier am Mikrofon, Detlef Jeskers. An Land und schmückten ihn mit Dukaten und ihre Kappen leuchteten wie Segel von Piraten. Gut ist ein Narr zu sein, dann ertrinkst du in der Wüste und hältst das Sterben für ein Diadem. Gut ist ein Narr zu sein, denn die Unbequemen sind den Unbequemen stets bequem. Und an dieser Stelle hatte André Heller zum Abschluss seiner Konzerte immer wieder gesagt, meine Damen und Herren, Gott denkt in den Genies, träumt in den Dichtern und schläft in den übrigen Menschen. Ja, wir leben in finsteren Zeiten. In Zeiten, in denen der Krieg eine reale Option ist für alle Mächte, die andere Länder oder andere Landstriche erobern wollen, die sogenannte Minderheiten in anderen Ländern retten wollen, für die Waffenhändler, für die Waffenmärkte. Niemand von diesen Herrschaften sitzt auf der Anklagebank. Aber am 1.10.1946 gab es die Urteile im Nürnberger Prozess. Auf der Anklagebank damals Göring, Hess, von Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner und verschiedene andere. Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher des Dritten Reichs, der am 20. November 1945 im Justizpalast von Nürnberg begann und in dem am 1. Oktober 1946 die Urteile gesprochen wurden, ist einer der bedeutendsten Prozesse des 20. Jahrhunderts. Wenn in diesem Prozess auch in Detailfragen manches später kritisiert wurde, muss man in ihm den ernsten Wunsch sehen, die entsetzlichsten Menschheitsverbrechen akribisch juristisch aufzuarbeiten. Das Gericht bestand aus Vertretern aller vier Siegermächte: USA, UdSSR, Großbritannien, Frankreich. Die Angeklagten repräsentierten nahezu alle Funktionseliten der NS-Diktatur. Angeklagt wurden sie nach vier Punkten. Erstens, Verschwörung zur Führung eines Angriffskrieges. Zweitens, Verbrechen gegen den Frieden, Angriffskrieg. Drittens, Kriegsverbrechen. Und viertens, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ausgesprochen wurden 12 Todesurteile gegen Martin Bormann in Abwesenheit. Dreimal lebenslänglich, darunter Rudolf Hess, zweimal 20 Jahre, Speer und von Schirach, einmal 15 Jahre, einmal 10 Jahre, Karl Dönitz, und es gab 3 Freisprüche. Die Todesurteile wurden am 16. Oktober 1946 durch Hängen vollstreckt. Der Hauptangeklagte Hermann Göring konnte sich kurz zuvor mit einer Giftkapsel das Leben nehmen. Wir werden im Laufe dieser Sendung noch weitere Informationen beziehungsweise historische Rückblicke zu diesem Thema geben. Lasst schweigen die anderen Lieder. Wir singen das Lied der Harama-Front, wo gefallen so viele Brüder. Mit Tanks und mit Fliegern, so griffen sie an. Wir hatten nur Mut und Gewehre, wie viele auch fielen an unserem Damm, zerschellten die Legionäre. Die Granaten, sie rissen in unsere Reihen, so manche blutende Lücke. Wir deckten die Straße, wir schützten Madrid, wir hielten die Arganda-Brücke. Jetzt blüht wieder Mohn im Haramatal und blüht vor unserem Graben. Wie ein blutroter Teppich bedeckt er das Land, wo so viele der Besten begraben. Aber später und immer und überall wenn Arbeiter sitzen beisammen, wird erklingen das Lied der Charama-Schlacht, wird zum Kampfe die Herzen entflammen. Und einmal dann, wenn die Stunde kommt, da wir alle Gespenster verjagen, wird die ganze Welt zur Charama-Front. Wie in den Februartagen. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 11. Teil. Rot gegen Rot. Ein Bürgerkrieg ist kein Krieg, sondern eine Krankheit, schrieb der französische Dichter Antoine de Saint-Exupéry 1936 in Spanien. Es geht bei diesem Kampf nicht darum, den Feind aus dem Lande zu jagen, sondern ein Übel zu heilen. Der Tod erfüllt hier die Funktion der Isolierabteilung in einem Lazarett. Man reinigt sich von Keimträgern. Die Spanische Republik wurde von zwei Krankheiten, zwei Bürgerkriegen zugleich geschüttelt. Der eine war der Kampf gegen Franco, ein Krieg mit klaren Fronten und offenem Visier. Der andere war ein Krieg im eigenen Lager, heimtückisch, mit verdecktem Visier und unter falscher Flagge. Es war der Kampf der kommunistischen Partei gegen die übrige Linke. Für viele, die nach Spanien kamen, um Freiheit und Sozialismus gegen den Faschismus zu verteidigen, wurde dieser Bürgerkrieg im Bürgerkrieg zur traumatischen Erfahrung ihres Lebens. In der europäischen Linken hat er tiefere Spuren hinterlassen als die Niederlage gegen Franco. Namhafte kommunistische Intellektuelle wie Arthur Koestler, George Orwell, Alfred Kantorowicz, Gustav Regler, die sich leidenschaftlich für die Republik engagiert hatten, brachen danach mit dem Leninismus. Über dem Drama lag der düstere Schatten Josef Stalins. Gerade zu der Zeit, als Madrid die Sowjetunion um Hilfe bat, lief in Moskau die große Säuberung an. Die Altbolschewiki Kamenev und Sinowjew wurden im August 1936 zum Tode verurteilt und erschossen. Die Prozesse gegen Radek und Tuchatschewski standen bevor. Stalin war entschlossen, die Ketzerei, und das hieß, jede parteiinterne Opposition gegen Stalin endgültig auszurotten, und zwar nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch in der internationalen kommunistischen Bewegung. Nun fand die Ketzerei nirgendwo so reichen Nährboden wie in Spanien. Die Republik war zum Sammelbecken für Abweichler aller Art geworden. Neben den Anarchisten tummelten sich Trotzkisten und Linksrevolutionäre jeder Couleur in den Reihen der Antifaschisten. Der besondere Hass der Komintern galt einer kleinen intellektuellen Partei, der PUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, übersetzt Arbeiterpartei der marxistischen Vereinigung. Sie war erst 1935 gegründet worden und besaß kaum mehr als 3000 Mitglieder, alles ehemalige Kommunisten, Anarchisten und Trotzkisten. Die Führer der PUM waren Andrés Nin und Joaquín Maurín, zwei Lehrer, die ursprünglich aus dem anarchistischen Lager kamen. Nach der russischen Revolution gingen sie nach Moskau und traten zum Leninismus über. Sie gehörten auch zu den Gründern der Kommunistischen Partei Spaniens. Doch nach dem Kronstädter Matrosenaufstand und der beginnenden Diktatur Stalins sagten sich beide vom Moskauer Kurs los. Nin kehrte 1931 endgültig aus der Sowjetunion nach Spanien zurück, ein erbitterter Gegner Stalins. Aber er war auch kein Gefolgsmann Trotzkis. Die PUM sollte den wahren Kommunismus repräsentieren. Sie war für die Weltrevolution und gegen die Volksfrontpolitik der PCE, aber auch gegen den libertären Kommunismus der Anarchisten. In ihrem Programm trat sie für die Verteidigung der UdSSR ein, zugleich aber auch für das Recht, die Politik der Führer der UdSSR zu kritisieren. In der Diskussion über den richtigen Weg der spanischen Revolution besaß die PUM trotz ihrer geringen Mitgliederzahl beträchtliches Gewicht, denn die Partei verfügte über einige der besten Köpfe des linken Lagers. Ihre Zeitungen wurden auch von Sozialisten und Anarchisten gelesen. PUM und CNT waren natürliche Verbündete gegen die Kommunisten. Im Herbst 1936 trat die PUM, deren Schwergewicht in Barcelona lag, in die katalanische Regionalregierung ein. Andrés Nin wurde Justizminister. In den Augen der Komintern wurde die PUM indessen zur Inkarnation der linken Ketzerei. Sie war der Keimträger, von dem die Gefahr der Ansteckung ausging. Sie musste ausgerottet werden. Bald nach Ankunft der sowjetischen Berater in Spanien startete die PCE eine scharfe Kampagne gegen die Trotzkisten, eine Bezeichnung, die im Moskauer Sprachgebrauch gleichbedeutend mit Verräter und Gestapo-Agent war. Immer offener forderten die Kommunisten von der Regierung, die PUM zu verbieten. Der spanische Ministerpräsident Largo Caballero eignete sich jedoch ganz und gar nicht als Werkzeug stalinistischer Säuberungen. Im Gegenteil, der alte Gewerkschaftsführer beobachtete mit wachsender Empörung, wie sich die sowjetischen Freunde als Staat im Staate etablierten, wie aus Beratern Befehlsgeber wurden. Die Russen entschieden nicht nur, wann und wo ihre Panzer und Flugzeuge eingesetzt wurden, sie zwangen dem spanischen Oberkommando auch die strategische Planung auf und redeten mehr und mehr in die allgemeine Innen- und Außenpolitik hinein. Den Gipfel erreichte die sowjetische Einmischung mit einem Brief Stalins an Largo Caballero im Dezember 1936. In plump vertraulichem Ton gab der Kremlherrscher den lieben Genossen in Spanien freundliche Ratschläge. Sie sollten zum parlamentarischen System zurückkehren, den Bauern gebührende Aufmerksamkeit widmen und die unteren und mittleren Schichten des städtischen Bürgertums mehr zur Regierungsverantwortung heranziehen. Dies alles sei notwendig, damit Spanien von seinen Feinden nicht als kommunistische Republik angesehen werden kann. Obwohl Stalins Empfehlungen in der Sache durchaus gerechtfertigt waren, zeugte sein Schreiben doch von einem vollkommenen Unverständnis für die Situation und die spanische Mentalität. Der Brief wurde geheim gehalten, denn seine Veröffentlichung hätte die republikanische Regierung in den Augen der Spanier nicht nur lächerlich, sondern verächtlich gemacht. Er degradierte sie zu einem reinen Marionettenregime. Largo Caballero, der in seinem kämpferischen Leben niemals auf irgendetwas oder irgendjemanden Rücksicht genommen hatte, war tief in seiner Ehre verletzt. Er sah sich plötzlich in der Rolle eines Kapitäns, der SOS gefunkt hat und nun entdeckt, dass seine Retter Piraten sind, die das ganze Schiff als Beute abschleppen wollen. Die Geduld des Regierungschefs riss, als der sowjetische Botschafter Marcel Rosenberg nach dem Fall der Stadt Malaga von Largo Caballero die Entlassung seines engsten militärischen Mitarbeiters im Kriegsministerium, des Generals José Asensio, verlangte. Largo Caballero warf den Sowjetbotschafter kurzerhand aus seinem Büro und forderte in Moskau formell die Abberufung Rosenbergs. Stalin musste dem Gesuch entsprechen, aber er gab nun Feuer frei auf Largo Caballero. Den äußeren Anlass zum Sturz Largo Caballeros boten die Anarchisten. Der schwelende Konflikt zwischen der republikanischen Staatsführung und der anarchistischen Basis hatte sich mehr und mehr verschärft. Die CNT weigerte sich, ihre revolutionären Errungenschaften vom Sommer 1936 preiszugeben. Hartnäckig hielt sie an der kollektiven Leitung der beschlagnahmten Betriebe und Latifundien fest und leistete hinhaltenden Widerstand gegen die Eingliederung ihrer Milizen in die neue Volksarmee. Als die Zentralregierung eine neu aufgestellte Zolltruppe an die französische Grenze schickte, kam es zum Feuerwechsel mit anarchistischen Milizen, die die Zollposten nicht räumen wollten. »Viva la indisciplina eroica! Es lebe die heroische Disziplinlosigkeit«, stand auf den Häuserwänden in Katalonien. Der Konflikt führte zu einem erbitterten ideologischen Grabenkrieg zwischen Anarchisten und Kommunisten, den Vorkämpfern einer starken Staatsmacht. Die PCE forderte, den syndikalistischen Experimenten ein Ende zu setzen, und die CNT warf den Kommunisten unverblümt konterrevolutionäre Haltung vor. Syndikaler Sozialismus gegen Parteidiktatur, Das ist das Problem der spanischen Revolution, schrieb die anarchistische Presse im Februar 1937. Es ist bis heute das Grundproblem der revolutionären Linken geblieben. Damals wurde der Konflikt schließlich mit Waffengewalt ausgetragen. Im Mai 1937, während die Basken ihren einsamen Kampf gegen Franco führten, kam es in Barcelona zum Bürgerkrieg zwischen Rot und Rot. Der Anlass war eher komisch. Die Anarchisten kontrollierten seit der Revolution das Haupttelefonamt von Barcelona, ein Unternehmen der American Telephone and Telegraph Corporation. Ungeniert hörten sie die Gespräche der Regierung ab. Zuweilen unterbrachen sie einen Minister mit der Aufforderung, nicht so viel quatschen, sondern mehr arbeiten. Am 3. Mai schickte die katalanische Regionalregierung ein starkes Polizeikommando zum Telefonamt, um das Gebäude zu besetzen und dem Unfug ein Ende zu machen. Als die Polizisten das Amt betraten, wurden sie von MG-Gaben empfangen. Wie es weiterging, ist nie völlig geklärt worden. Jedenfalls war Barcelona innerhalb weniger Stunden in der Hand der Anarchisten. Es war wie im Sommer 1936. An jeder Kreuzung stand eine Barrikade. Den Anarchisten schloss sich die trotzkistische PUM an. Sie erklärte in einer Resolution, die ihr später zum Verhängnis wurde, entweder stellen wir uns an die Spitze der Bewegung, um den inneren Feind zu vernichten, oder die Bewegung scheitert und wir werden vernichtet. Die Bewegung scheiterte. Den Anarchisten stand die geschlossene Front der Sozialisten, Kommunisten und bürgerlichen Republikaner, der Zentralregierung und der katalanischen Regionalregierung gegenüber. Sie traten zum Gegenangriff an. Die Kämpfe waren blutiger als im Sommer 1936 gegen die putschende Armee. Der Pressesekretär der katalanischen Regierung, Jaume Miravitlles, berichtet. Ich beobachtete, wie zwei Wagen der Anarchisten in einen Hinterhalt fuhren. Sie rasten die Via Laietana herunter, in jedem Wagen ungefähr 10 Mann. Sie glaubten offenbar, die Straße sei in ihrer Hand. Plötzlich feuerte von einem Balkon ein Maschinengewehr. Die Männer sprangen heraus, um Deckung zu suchen. Aber das MG hörte erst auf, als sich keiner mehr rührte. Die Kämpfe dauerten 4 Tage. Dann streckten die Anarchisten die Waffen. Es war das Ende der libertären Bewegung. Die Folgen reichten weit über Barcelona hinaus. Mit der Niederschlagung des anarchistischen Putsches, wie sie es nannten, wurden die Kommunisten endgültig zur beherrschenden Kraft der Republik. Die linke Opposition wurde vernichtet, die CNT entmachtet und schließlich auch die sozialistischen Gewerkschaften gleichgeschaltet. Sie hörten Rot gegen Rot, die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges, 11. Teil. Literaturhinweise zum Thema. Da ist zuerst einmal das kürzlich erschienene Buch »Soweit uns Spaniens Hoffnung trug«, herausgegeben von Erich Hackel, Erzählungen und Berichte aus dem spanischen Bürgerkrieg, erschienen im Rotpunkt Verlag 2016. Ferner zu nennen George Orwell, »Mein Katalonien«, Homage to Catalonia, erschienen Hemmingsworth 1962. Ferner verweise ich auf die gesammelten Schriften von Antoine de Saint-Exupéry, erschienen in Düsseldorf 1959. Arthur Köstler ist hier zu nennen, ein spanisches Testament, Zürich 1938. Und nicht zu vergessen, der Film von Herrn Ken Loach, Tierra y Libertad, Land and Freedom von 1995. Es handelt sich hier um eine spanisch-britisch-deutsche-italienische Koproduktion. Sie hörten eine Niemandsland-Produktion 2016. heute vor Madrid. Spaniens Brüder stehen auf der Barrikade, unsere Brüder sind Bauer und Prolet. Vorwärts internationale Brigade, auf die Fahne der Solidarität. Vorwärts internationale Brigade, auf die Fahne der Solidarität. Hallo, ich bin Florian. Ich grüße alle Hörer und Hörerinnen von Radio Kontrabanda und speziell von Niemandsland und auch jeden, der schon mal eine schöne, richtig abenteuerliche Reise nach Afrika, vielleicht Westafrika, Ostafrika gemacht hat. Weiter aus dem Ob es Regen geben wird, ist noch ungewiss, aber sieht ganz danach aus. Dunkle Wolken dreuen über der Stadt. Wir würden uns freuen. Das reinigt die Straßen, das reinigt die Luft und vertreibt die Touristendichte im Zentrum von Barcelona von 0,01 Tourist pro Quadratmeter auf 0,001 Tourist. Und dann kann man sich wieder bewegen als Einheimischer. Meine Damen und Herren, Werner ist im Studio. Hallo. Werner ist im Studio, Nedi ist im Studio und graue Wolken hängen über Barcelona. Nubes oscuras nos impiden ver. Ja, gut, mir geht's trotz allem gut. Ich bin zufrieden wie noch nie in letzter Zeit. Also man muss sich das vorstellen. Ich glaube, jetzt die Krise ist vorbei. Also unsere Politiker, die haben recht. Ne? Wir sind jetzt raus, jetzt geht's wieder nach oben. Und was mich davon überzeugt hat, ist, wie ich gerade ins Studio komme, merke ich, alles funktioniert. Ja? Die Kopfhörer, die Mikros, der neue Kasten ist da für die Kopfhörer und Dedi sieht auch relativ zufrieden aus, also alles ist in Ordnung. Ja, eine Menge Arbeit war das. Wir haben letzten Samstag hier ungefähr 1,5 Stunden gefummelt, um das alles wieder so einigermaßen hinzukriegen und es hat geklappt. Jawohl, es lohnt sich manchmal, in die Hände zu spucken, die Ärmel hochzukrempeln und sich an die Arbeit zu machen. Weil der Rheinländer sagt ja, von nichts güt nix, von nichts kommt nichts. Mit der Krise ist es genauso, wenn nicht die Leute, die Menschen, die von der Krise betroffen sind, die unter der Krise leiden, in die Hände spucken, die Ärmel hochkrempeln und aufräumen, in jedem Sinne. Solange wird die Krise immer weitergehen und solange werden die Krisengewinnler und die Krisenerzeugler und die Krisenprovokateure und die Drohnen immer weitermachen und immer weitermachen und die Schrauben sogar noch anziehen. Also, etwas tun. Bitte? Was? Etwas tun. Ah. Tu was. Was tun. Ja, du hast mir vorhin beim Reinkommen eine ganze Themenliste aufgezählt, was du heute hier dem Hörerpublikum so analysieren und präsentieren möchtest. Ja, ich kann es ja versuchen, aber nachher sind die Hörer wieder frustriert, weil sie das alles gar nicht interessiert. Tu was, ja. Und Lenin hat dann gefragt, was tun? In Berlin Ende der 70er Jahre gab es mal einen Riesenkongress, der hieß Tu nix. Das ist die Frage, was tun? Ja? Wie gesagt, also unsere Politiker hier in Spanien, die es kommt ja möglicherweise jetzt nochmal zu einer Wahl, das wäre dann die dritte innerhalb von 12 Monaten, und die sagen vorsichtshalber schon mal, wie gesagt, die Krise ist vorbei, es geht wieder aufwärts, Spanien wächst wie sonst kein anderes Land in Europa, also Wirtschaftswachstum, Bruttoinlandsprodukt, ne, das ist das einzige Kriterium, das sie haben. Und das sagen aber nicht nur die, sondern auch zum Beispiel der Weltwährungsfonds, ne, der IWF, die treffen sich ja jedes Jahr irgendwo einmal, diesmal wieder in den USA, in Washington. Und die Sprecherin ist ja unsere geliebte Christine Lagarde, ne? Und die sagt es auch, ja, also Wachstum ist vorgesehen, ist noch nicht so sicher, aber und besonders in Spanien könnte sich's wieder reduzieren, noch nicht im nächsten, aber dann im übernächsten Jahr spätestens. Nur eben, es gibt noch andere Probleme. Weiterhin hohe Arbeitslosigkeit, der Konsum, die Nachfrage der Bevölkerung nach neuen Produkten und Sachen, das will nicht so richtig losgehen. Es werden nicht genügend Kredite vergeben. Und man höre und staune, was ja auch noch aufgefallen ist, dass diese wirtschaftliche Erholung in den letzten Jahren, dass nur ganz wenige davon profitieren. Ja. Das ist doch nett, ne, dass die an uns denken. Ne. Und was auch noch besorgniserregend sei, ist eben dieser Anstieg von isolationistischen Ideen überall auf der Welt, also in den USA unter anderem auch Trump würde in diese Richtung gehen, aber diese Populismen all überall, ja, das ist eine Gefahr, die sie ausgemacht haben. Und dann sagt sie, um diese Mängel, die sie also teilweise selber nennt, natürlich anständig wohl formuliert, sagt sie, diese Mängel dürfen wir nicht vergessen. Aber dagegen anzugehen, gibt es eine Bedingung, die Wirtschaft muss noch mehr wachsen. Also genau das, was die Ursache ist dafür, dass es den Leuten immer schlechter geht und die Verteilung immer ungerechter wird, diese berühmte Schere zwischen Reich und Arm, ne? Das ist die Ursache dafür. Und jetzt sagt sie, um das zu bekämpfen, brauchen wir noch mehr Wachstum. Also besonders Deutschland wird aufgefordert, mehr zu investieren in Infrastrukturen. Aber davon das Problem dieser ungerechten Verteilung anzugehen, kein Wort. Ja. Und Berlin konsequenterweise, also in Deutschland haben sie jetzt vor, die Steuern zu senken, 6 Milliarden dieses Jahr und 6 Milliarden nächstes Jahr. Tja, gut, was tun angesichts dieser Geschichten? Ich würde mal sagen, den Mut nicht verlieren, immer Humor und gute Laune und einfach weitermachen. Warum? Ja, wir können ja nichts anderes tun. Esteu escoltant Niemands Land, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Thank you. mich an, sag, dass du bleibst. Baby, bitte, verschwende meine Zeit. Says she wanna do some dirty things. I make her booty bounce like in my bed got spring. Cause my day could talk, she'll make it sing. Spread your Ziploc candy all over the floor. Give me more, give me more, give me pussy galore. I'm going mad, kinda sad that we talked my bed. At least you're not dead, my man said. Eins muss man dem US-Wahlkampf lassen, er hat einen hohen Unterhaltungswert. Man hat das Gefühl, er richtet sich an so ein verrohtes, verdummtes Publikum, das stundenlang auf den Sesseln hockt zu Hause und sich eine schlechte Sendung, die von schlechten Leuten gemacht ist, wo die Leute sich beschimpfen und mit Dreck bewerfen, anschaut. Das ist ungefähr das Niveau des US-Wahlkampfes, wenn man die letzten Schlagzeilen und Neuigkeiten hört oder liest. Da ist erstmal als Hauptprotagonist natürlich Trump. Oh, what a crowd, what a beautiful crowd. Thank you. Thank you. Oh, what a beautiful crowd, what a beautiful crowd. Thank you. People, Phoenix, that's a lot of people. Gut, gut, eine Menge Leute, eine Menge Leute. Diese Dumpfbacke Trump hat natürlich eigentlich bei intelligenten Leuten überhaupt keine Schnitten. Er ist faschistisch, er ist faschistoid, er ist sexistisch, er ist betrügerisch, er ist ein Lügner, er ist als all das 100.000 Mal schon entlarvt, aber die Leute rennen ihm weiter hinterher. Ein 11 Jahre altes Video bringt Donald Trump nun aber doch ein bisschen in Bedrängnis. Darin äußert sich Trump abfällig und sexistisch über Frauen. Führende Republikaner gehen auf Distanz. Trump selbst entschuldigt sich jetzt schnell per Videobotschaft. Du kannst ihn zwischen die Beine greifen und solche machistischen, schmutzigen Leckerbissen gibt er da von sich. Wenn so etwas Schule machen würde, dann würde das auf lange Sicht natürlich den Ton angeben. Die Leute äffen ja gerne das nach, was die Herrschenden machen, wie der Hersus Geschirr. Und dann wäre das Klima endgültig am Arsch und die Frauen müssten wieder bewaffnet durch die Straßen gehen und aufpassen, dass ihnen jetzt nicht auch noch die Normalbürger an die Wäsche gehen. Oder bewaffnet oder mindestens mit Pfefferspray, ne? Also hier haben wir ja Gewalt gegen Frauen, sagen wir im Durchschnitt eine tote Frau pro Woche im Durchschnitt, vielleicht nur eine in 10 Tagen, ja. Abgesehen von anderen Aggressionen gegen Frauen, wie jetzt da wieder bekannt wurde, diese Leute, diese Festbesuche in Pamplona, die da zu den San Fermines ging, eine Gruppe von jungen Leuten, einer davon Guardia Civil, der andere war Militär oder ist Militär, haben zusammen da eine Frau vergewaltigt. Jetzt kommt raus, dass einige von der gleichen Gruppe früher in Cordoba auch schon eine Vergewaltigung gemacht haben. Also was Trump jetzt da konkret gesagt hat in diesem Fall, war, wenn du erstmal ein Star bist, also er in diesem Fall, dann lassen die sich an die Pussy greifen. Also das ist der Kandidat der Republikanischen Partei in USA. Und Lügner, natürlich, hast du gesagt, ja. Hast du heute schon gelogen, Didi, oder noch nicht? Ich lüge nicht. Jetzt hast du gerade deine erste Lüge gesagt. Nein, das sagst du. Du hast gelogen. Naja. Ich habe gesagt, ich lüge nicht und du hast jetzt gelogen. Du hast gesagt, du hast deine erste Lüge gesagt. Administration, we're going to go about creating a new relationship between our two countries, but it's going to be a fair. Ja, es gibt also eine Studie, dass wir alle, du und ich und alle Leute im Durchschnitt zwischen 4 und 200 Mal lügen pro Tag. Und jetzt gibt es eine andere Studie, die hat untersucht, wie oft Trump lügt. Der kommt auf einen Wert von 71, also würde da noch ganz gut im Rennen liegen. Aber bei dem beziehen sich 71 Lügen nicht auf einen Tag, sondern auf alle 45 Minuten. Also ich nehme mal an, dass das da darum geht, wenn er seine Wahlmeetings abhält und da redet, ne? Und ich habe das jetzt nicht umgerechnet, wie viel Lügen das pro Tag wären, aber solche Leute haben den Anspruch, der größten westlichen Demokratie vorzustehen in Zukunft als Präsident. Man sollte natürlich erstmal definieren, was ist denn für dich oder für Trump oder für die Presse oder für die Weltöffentlichkeit eine Lüge? Wenn man sagt, die Menschen lügen zwischen 4 und 200 Mal am Tag, ist das eigentlich Hokuspokus und Blödsinn? Man muss sagen, was ist denn eine Lüge? Eine Lüge ist eine falsche Tatsache, eine falsche Realität, die von allen nachprüfbar ist, anderen gegenüber zu behaupten. Das wäre eine Lüge. Und da kann man natürlich, als ich sagte, Trump ist als Lügner entlarvt, das kann man natürlich nachprüfen und man kann es wirklich lesen, prüfen, vergleichen. Wenn ein Kind zum Beispiel lügt, dann ist das vielleicht etwas ganz anderes. Es schummelt oder es übertreibt oder es verdreht die Wahrheit aus Angst oder aus Furcht vor den Eltern. Warum lügen die Leute? Und wie gesagt, was ist denn genau eine Lüge? Ist eine Lüge, wenn man sagt, och, Sie sehen aber heute nett aus. Und man glaubt es aber nicht. Ist das eine Lüge oder ist das eine soziale Metapher, um ein gutes Klima aufzubauen? Das ist die Frage. Das wäre also eine Lüge, die man entschuldigen könnte. Dann gibt es noch die sogenannten Notlügen. Das sind Lügen, die sind erlaubt. Die muss man machen, um aus einer Notsituation zu entrinnen, die einem gefährlich werden kann und so weiter und so weiter. Wenn du sagst, der sagt dann, Sie sehen heute aber sehr gut aus oder nett aus oder so, wenn der andere total beschissen aussieht, das ist natürlich eine Lüge, aber das ist schon wieder die Konsequenz, weil der andere, wo ihn gefragt hat, wie geht's uns denn heute so, dann sagt er, fantastisch, ne? Das war auch eine Lüge. Und das sind im Fahrstuhl oder auf der Straße. Jeden Tag lügen wir zwischen 4 und 200 Mal im Durchschnitt. Es gibt einen tollen Film. Da geht es um einen Rechtsanwalt, der durch einen Zauber gezwungen ist, die Wahrheit zu sagen. Mit Jim Carrey, der heißt Der Lügner. Und in diesem Film ist er plötzlich gezwungen, einen Tag lang die Wahrheit zu sagen. Er ist ein Rechtsverdreher reinsten Wassers, ein Winkeladvokat, der die Paragraphen nur so dreht, wie er sie braucht. Der lügt, der verdreht, der Tatsachen fälscht und plötzlich muss er die Wahrheit sagen. Der Film ist sehr lustig. Ich empfehle ihn allen, die diese Art von Humor mögen. Jim Carrey ist da der Hauptschauspieler, der Hauptdarsteller. Aber bleiben wir bei diesem Trump, bleiben wir einen Moment bei den Tatsachen. die Entschuldigung, eben das gesagt zu haben, du kannst da die Frauen anpacken, kannst sie inzwischen die Beine greifen und solche Schweinereien, die dauert nur ein paar Sekunden. Er sagt, ich habe nie gesagt, dass ich ein perfekter Mensch bin. Ich habe es gesagt, es war falsch, ich entschuldige mich. Dann ging Trump aber direkt zum Angriff über. Er sagte wörtlich, das ist nichts anderes als eine Ablenkung von den wirklichen Problemen des Landes, behauptet er und sagt, Bill Clinton hat Frauen missbraucht und Hillary hat Frauen gemobbt und eingeschüchtert. Die aufgezeichnete Entschuldigung erschien wenige Stunden, nachdem ein Mitschnitt aus dem Jahr 2005 an die Öffentlichkeit kam. Wir ersparen uns diese Worte von diesem Typen, die braucht man jetzt nicht weiter zu hören, aber es ist eben besorgniserregend, was da so im Anmarsch ist. Es gibt aber für unseren Freund Trump auch noch eine gute Nachricht und die kommt aus Mexiko. Eine andere Studie wieder von der Uni in Monterrey. Die haben jetzt, also in Mexiko selber, besonders in indianischen Gemeinden, Studien gemacht, also im Westen von Mexiko, im Süden, haben die Bevölkerung untersucht auf die Gesundheit und haben dann festgestellt, dass sehr, sehr viele Glukosewerte haben, also Zuckerwerte im Blut haben, die, also um die 200, wo das eigentliche Maximum 100 sein sollte. Und dann natürlich, woher kommt das? Die haben sich also Jahrtausende lang von Gemüse ernährt, Pflanzen, Kartoffeln, Mais und so weiter. Und heute, um das mal ganz knapp zu sagen, Coca-Cola und Hamburgessas, McDonald's oder irgendwie in Plastik abgepackt, Fertiggerüchte und so. Also er hat bei dieser Bevölkerung und noch mehr als bei dieser indigenen Bevölkerung, noch mehr als im Gesamtmexiko, eine doppelte Konsequenz. Unterernährung auf der einen Seite und gleichzeitig Übergewicht und Fettleibigkeit. Also in Mexiko haben 7 von 10 Erwachsenen haben Übergewicht. Bei Kindern sind es im Moment nun 3 Kinder von 10. Und Mexiko ist aber weltweit in Bezug darauf an zweiter Stelle. Und wer steht an erster Stelle? USA. Und also von diesen, jetzt nochmal in Bezug auf Mexiko, von diesen da mit Zucker angereicherten Erfrischungsgetränken werden in Mexiko im Durchschnitt 165 Liter pro Jahr getrunken. Mexiko steht an erster Stelle in Bezug auf was Diabetes-Tote anbelangt. Ne? Also nur in den letzten 6 Jahren 500.000 Leute sind daran gestorben. Ich meine, das Phänomen Coca-Cola in Lateinamerika, das kennen wir ja schon seit vielen Jahren. Aber was sich jetzt konkret in Mexiko zugetragen hat, seit 2010. In den Regionen, die Elektrizität haben, werden seither jetzt immer mehr Fabriken angesiedelt, die diese Getränke produzieren und Kühlanlagen, also mit Staatszuschüssen. Und also das Normale ist, dass Coca-Cola wesentlich billiger ist als Milch zum Beispiel. Ja? In vielen ländlichen Regionen gibt es zwar kein Trinkwasser für die Leute, aber Coca-Cola, ja. Also zu den Geschichten da mit der Diabetes kann einmal Blindheit auslösen, die Nieren funktionieren nicht mehr richtig. Und was auch produziert wird oder passieren kann, das sogenannte Piede Elefante, der Elefantenfuß, das heißt, die Nerven sterben ab, man hat kein Gefühl mehr in den Beinen und im Fuß. Und die haben in Mexiko alleine in einem Jahr 75.000 Beine amputiert. Tja, wenn das so weitergeht, dann braucht Trump wahrscheinlich keine Mauer mehr zu bauen gegen Mexiko. Ne? Dann gibt es keine Mexikaner mehr. Ja, ein großes Problem. Die Ernährung, die falsche Ernährung und die Ernährung mit Industrieprodukten, die mit Industriezucker und mit Industriefetten künstlich aufgeputscht sind und die Gewebe und Organismus des Menschen nach und nach zerstören. Fleisch ist mit Hormonen vollgepumpt. Das regt ein Wachstum der Fettmassen an. Und die Leute werden immer fetter und immer unbeweglicher und wahrscheinlich auch nach dem Spruch Mens sana in corpore sane. Die werden vielleicht auch immer dümmer, leider. Wir wissen ja, sowohl Hillary Clinton als auch Michelle Obama haben versucht, gegen die Lebensmittelindustrie in den USA anzugehen. Und sie haben in den von diesen Industriezweigen gelenkten Medien einen Shitstorm erzeugt, der sich gewaschen hat. Sie wurden beschimpft, sie wurden verunglimpft. Die Lebensmittelindustrie in den USA ist eine der mächtigsten Branchen. Die Fastfood-Industrie macht Milliardenumsätze. Und allein die Anregung, in den Schulen gesünderes Essen in den Kantinen anzubieten, mehr Gemüse, mehr Obst und das Fleisch zu reduzieren, hat einen Hasssturm erzeugt und hat die ganze Wut der Industrie auf diese Initiativen gelenkt. Trotzdem, es ist ein Kampf gegen diese Monster und es gibt immer wieder zumindest teilweise mutige Leute und engagierte Leute, die das tun. Wichtig ist aber hier vor allem die Aufklärung und die Information. Was ist gesundes Essen und was muss man vermeiden? Das sollten die Leute langsam lernen und wissen. pretend that they can control borders. You can't actually stop people crossing borders. Es ist Samstag, der 8. Oktober 2016. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen mit Hintergründen vom heutigen Tag. Die erste Meldung kommt aus Katalonien. Das katalanische Parlament beschließt ein einseitiges Referendum. Das katalanische Parlament hat für die Abhaltung eines Unabhängigkeitsreferendums gestimmt. 72 Abgeordnete sprachen sich am Donnerstag dafür aus, bis spätestens September 2017 eine Volksabstimmung über die Loslösung der Region von Spanien abzuhalten. Sie folgten damit dem Vorschlag von Regionalpräsident Carles Puigdemont, der das Referendum auch ohne Erlaubnis der Zentralregierung in Madrid ansetzen will, die die staatliche Eigenständigkeit Kataloniens strikt ablehnt. Die Parlamentarier in Barcelona setzten sich damit über ein Urteil des spanischen Verfassungsgerichts hinweg, das auf Antrag von Ministerpräsident Mariano Rajoy im vergangenen Jahr ein rechtlich bindendes Referendum über Kataloniens Unabhängigkeit untersagt hatte. Thema Angriff auf Gaza. Israelische Armee bombardiert den Küstenstreifen und stürmt das Solidaritätsschiff, das in Richtung Gaza unterwegs war. Sie haben am Mittwoch rund 45 Meilen vor der Küste des Gazastreifens ein Schiff mit 13 Frauen an Bord attackiert, die israelische Armee. Wie der Sender Al Jazeera berichtet, näherten sich Kriegsschiffe der unter niederländischer Flagge fahrenden Zeitun, das heißt Olive, und störten deren Funksignale. Kurz darauf wurde gemeldet, dass Soldaten die Kontrolle über das Boot übernommen hatten und es in einen israelischen Hafen gebracht werden sollte. Das Schiff war im September von Barcelona aus mit Ziel Gaza in See gestochen, um ein Zeichen gegen die anhaltende Blockade des palästinensischen Gebietes durch Israel zu setzen. An Bord befand sich unter anderem die nordirische Friedensnobelpreisträgerin Mairead Maguire. Wenn wir nicht abgefangen werden, kommen wir morgen an, hatte am Nachmittag Sandra Barrielaro, eine der Aktivistinnen an Bord, informiert. Uns wurde mitgeteilt, dass wir im Hafen von Gaza von Fischern mit ihren Schiffen, von den Menschen, von der Presse erwartet werden. Es macht uns sehr traurig, dass wir nicht die Erlaubnis bekommen, anzukommen. Das wäre zu schön, aber wir sind realistisch. Die israelischen Behörden hatten im Vorfeld angekündigt, auch die Zeitun abzufangen, bevor sie das Festland erreicht. 2010 hatte die Armee das Schiff Mavi Marmara gestürmt und dabei 10 türkische Aktivisten getötet. Die Witwe eines der damaligen Opfer befand sich ebenfalls an Bord der Zeitun. Dann gibt es ein Vermögensranking zum Thema, das sind die reichsten Deutschen. Die BMW-Erben dominieren erneut, die Aufsteiger des Jahres setzen auf einen Kaffee-Chemie-Mix. Und was machen eigentlich die Aldis? Das Manager-Magazin hat die Liste der reichsten Deutschen veröffentlicht. Wir haben da mal reingeguckt. Mit einem gemeinsamen Vermögen von 30 Milliarden Euro sind die Geschwister Stefan Quandt und Susanne Klatten auch im Jahr 2016 die reichsten Deutschen. Das ergibt die neueste Schätzung des Vermögens der 500 reichsten Deutschen, die das Manager-Magazin in seiner neuen Ausgabe veröffentlicht. Den beiden gehört knapp die Hälfte der Aktien an BMW. In den vergangenen 12 Jahren konnte der Autobauer an der Börse den Werteverlust im Zuge der Dieselaffäre des Konkurrenten Volkswagen wettmachen. Deshalb erreicht das Vermögen der Quandt-Geschwister nach einem Einbruch 2015 wieder das Niveau von 2014. Aufsteiger des Jahres sind die Reimanns. Das Kapital aus dem Ludwigshafener Chemiekonzern Benckiser nutzte die Familie, um eine aggressive Übernahmestrategie zu starten. In wenigen Jahren haben die Reimanns ein regelrechtes Kaffeeimperium geschaffen. Im Frühjahr übernahmen sie den US-Konzern Keurig Green Mountain für 12,8 Milliarden Euro. Die Reimanns verdrängen Georg und Maria Elisabeth Schäffler, Eigentümer des gleichnamigen Walz-Lagerherstellers und Großaktionäre beim Autozulieferer Continental, auf Platz 3. Mutter und Sohn Schäffler kommen auf ein Vermögen von, Achtung, 21,5 Milliarden Euro, ein Plus von 1,5 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Weniger dynamisch entwickelt haben sich die Vermögen der Eigner der beiden Discount-Konzerne Aldi Süd und Aldi Nord, die Platz 1 der reichsten Liste bis 2013 quasi abonniert hatten. Mit einem Vermögen von 20 Milliarden Euro liegen die Familien Albrecht und Heister Aldi Süd auf Platz 4. Die Familie Theo Albrecht Junior Aldi Nord steht mit nur läppischen 17,2 Milliarden Euro an sechster Stelle. Vermögen der Reichsten wuchs auf insgesamt rund 692 Milliarden Euro. Mit dem Geschäftsmodell hängt die Stagnation wohl kaum zusammen, denn gleichzeitig konnte ihr größter Konkurrent Dieter Schwarz, Gründer der Discounterkette Lidl, sein Vermögen kräftig vermehren und rangiert nun mit geschätzten 19 Milliarden Euro, einem Plus von 2 Milliarden Euro, auf Platz 5. Der von Schwarz kontrollierte Handelskonzern peilt einen Umsatz von 100 Milliarden Euro an. Für die Rangliste wurden Aktienvermögen mit den Schlusskursen vom 15. September berechnet. Vor allem dank hoher Unternehmensbewertungen und dem anhaltenden Boom am Immobilienmarkt ist das Vermögen der 500 reichsten Deutschen in den vergangenen 12 Monaten um, Achtung, 5,9% auf insgesamt 692,25 Milliarden Euro gewachsen. Das ist mehr als das Bruttoinlandsprodukt der Niederlande 2015, die unter den größten Volkswirtschaften der Welt immerhin Platz 17 belegen. Die Hälfte der Top 10 hat ihr Vermögen in Stiftungen eingebracht. Darunter die Albrechts, Schwarz, die Hamburger Händlerfamilie Otto und der Künzelsauer Schraubenhändler Reinhold Wirth. Die Familienstiftungen verwalten die Unternehmen und alimentieren die Familien mit Ausschüttungen. Unter den 500 reichsten Deutschen haben mehr als 40 große Teile ihrer Vermögen einer Stiftung übertragen. Stiftung klingt natürlich schön nach Menschenfreundlichkeit, aber das heißt, die zahlen nichts, die zahlen keine Steuern und haben praktisch die Vorteile einer Stiftung. Also du glaubst echt, dass die reich geworden sind, weil sie keine Steuern zahlen, aber die... Augenblick mal, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, die sind nicht reich geworden, weil die keine Steuern zahlen, sondern ich habe einfach nur gesagt, wie die reich geworden sind und habe gesagt, die haben ihre Vermögen in die Stiftungen überführt, damit sie keine Steuern zahlen. Reich sind sie natürlich durch andere Sachen geworden. Ja, ja. Also wirklich reich sind sie ja, weil sie eben echte Chefs sind, weil sie schlau sind, weil sie Intelligenz haben, weil sie ihre Belegschaft, ihre Angestellten und Arbeiter zu führen wissen, weil sie zu Recht oben stehen in dieser Hierarchie, deshalb haben sie es zu was gebracht, ne? Also wie dieser Trump da, von dem wir vorher geredet haben, so richtige self-made man, ja. Also man sollte diese Leute nicht kritisieren. Diese Bosse, ja, das sind richtige Bosse. Und wie es sich gehört, für einen richtigen Boss macht er unter anderem dann auch Bossing. Also das wäre ungefähr das Gleiche wie Mobbing, nur wenn es vom Mobbing nicht von Kollegen, sondern vom Chef ausgeht, dann ist es Bossing. Und da hat der Stern vor vielen Jahren schon mal festgestellt, dass mehr als die Hälfte von allen Mobbingfällen von oben nach unten gehen, also vom Boss aus, Und warum, haben sie dann festgestellt, also nicht unbedingt nur, um mehr Leistung rauszukitzeln, dass die sich mehr anstrengen, die Angestellten, sondern weil einfach die Bosse selber Persönlichkeitsprobleme haben. Ja. Also die haben damals herausgefunden, dass 60% der deutschen Führungskräfte neurotisch gestört sind. Ja, also das ist doch ein Trost für uns irgendwo, ne, wenn die Bosse über uns herfallen, oder? Ja, ja, das Mobbing geht nie von unten nach oben. Stell dir vor, der Pförtner scheißt den Generaldirektor des Großkonzerns zusammen. Wie kommen Sie denn hierher? Wie sehen Sie denn heute aus? Sie Pimpf. Das wäre gut für einen Sketch von Karl Valentin. Bleiben wir bei den aktuellen Meldungen. Alles, was im Laufe der Woche so passierte. Die Hamburger Symphoniker erinnern an Babi Yar. Das Massaker in Kiew. Beim Massaker von Babin Yar starben vor 75 Jahren tausende Juden. In Gedenken an das traumatische Erlebnis gaben die Symphoniker Hamburg nun ein Konzert in der Nationaloper der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Wir fühlen uns außerordentlich geehrt, dass ein deutsches Orchester an einem solchen Gedenkkonzert teilnehmen darf, das sagte Daniel Kühnel, Intendant der Hamburger Symphoniker. Am vergangenen Donnerstag trat das Orchester in der Nationaloper in Kiew auf. Das Konzert war Höhepunkt und Abschluss einer Woche örtlicher Gedenkveranstaltungen. Veranstalter war die Initiative Ukrainian Jewish Encounter. Sowohl Dirigentin als auch der Auftragskomponist stammen aus der Ukraine. Es stand Koi Nidre, Adagio nach hebräischen Melodien von Max Bruch auf dem Programm, sowie ein deutsches Requiem von Johannes Brahms. Das Massaker von Babin Yar vor 75 Jahren wurde nach der gleichnamigen Schlucht auf dem Stadtgebiet Kiewsk benannt, wo im Jahr 1941 die deutsche Wehrmacht, Sicherheitspolizei, ukrainische Faschisten und der Sicherheitsdienst mehr als 33.000 Juden ermordeten. Babi Yar war die größte einzelne Mordaktion an jüdischen Männern, Frauen und Kindern im Zweiten Weltkrieg. Zu der Zeit hatte die Wehrmacht fast die gesamte Ukraine besetzt. Der russische Komponist Dmitri Schostakowitsch komponierte ebenfalls ein Werk, das den Opfern der Tragödie gewidmet ist. Dann war am vergangenen Montag der 3. Oktober. Das nennt man ja immer so schön den Tag der deutschen Einheit. Der sollte diesmal ganz groß und pompös in Dresden begangen werden. Es gab aber zwei Hemmnisse, die dieses Ereignis leider haben wörtlich ins Wasser fallen lassen. Einmal war es der Regen, der anhaltende Dauerregen, und zum anderen waren es Pfeifkonzerte, Sprechchöre und offener Hass gegen die Herrschaften aus Berlin, gegen Angela Merkel und ihre Politik. Selten war die Kluft zwischen Politik und Wutbürgern so spürbar wie bei den Einheitsfeiern in Dresden. Im Zentrum des Zorns stand die Kanzlerin. Vom diesjährigen Tag der Deutschen Einheit bleibt der üble Eindruck zurück, dass ein Schwarm gereizter Hetzer sogar den wichtigsten Feiertag des Landes verderben kann. Das sagt der Spiegel in seiner Ausgabe vom vergangenen Dienstag. Von seiner Internetausgabe wohlgemerkt. Beim zentralen Festakt in Dresden kam es am Montag permanent zu Sprechchören, Pfeifkonzerten und Rangeleien. Mittendrin im Geschehen war Deutschlands Top-Politiker Kanzlerin Angela Merkel, Bundespräsident Joachim Gauck, Parlamentspräsident Norbert Lammer und viele andere. Wo die sich nur blicken ließen, erzeugten sie einen Proteststurm, der auch immer wieder in Beschimpfungen ausartete. Schon im Vorfeld raunte man im politischen Berlin über den Ort der Einheitsfeier, ob das gut geht. Ausgerechnet in Dresden, wo sich die islam- und fremdenfeindliche Bewegung Pegida gründete, wo erst vergangene Woche ein Anschlag auf eine Moschee verübt wurde. Auch wenn viele Menschen friedlich feiern konnten, die rund 2600 Sicherheitskräfte die Situation bislang unter Kontrolle behielten, stellenweise ging es gar nicht gut. Die Anspannung in der sächsischen Hauptstadt war den ganzen Tag spürbar. Die Stimmung schrammte mehrfach an der Eskalation vorbei. Die Feierlichkeiten waren von Furcht geprägt, wie Szenen aus Dresden zeigen. Ich habe mir da ein paar Videos angesehen und da sah man wirklich sehr heftige Schreie und Rangeleien und Pöbeleien. Ja, überall, eigentlich überall, wo man eine Kamera hinhielt. Auch Journalisten wurden bedroht. Ja, wenn es um den 3. Oktober geht, diesen Nationalfeiertag da, wenn der ins Wasser fällt, wegen Regen, ja, da kann ich nur dafür sein, da freue ich mich. Ne? An diesem Tag sollte es immer in Strömen regnen und Gewitter und Donner geben, sodass kein Schwein auf die Straße geht. Der Blitz sollte am besten noch in die Fernsehanstalten einschlagen, damit die nichts übertragen können. Also insofern bin ich total dafür. Ja. Jetzt die anderen, diese Schreihälse da, das ist natürlich sehr unangenehm, sagen wir mal, sehr bedenklich. Und was mich stört bei dieser Geschichte, dass jetzt die tatsächlich als Wutbürger bezeichnet werden, das Wort kennen wir ja eigentlich schon von vor ein paar Jahren, wo wir hier in Spanien Wutbürger hatten, die Indignados, ja, und jetzt sind es diese rechten, dummen Idioten, diese Schreihälse da, die protestieren, ne? Und nicht mehr oder weniger die anderen. Aber es sind die gleichen Leute, die in den USA Trump wählen würden, ne? Oder? Ja, schon möglich. Kommen wir zu einem anderen Thema. Kommen wir zum Thema Foodwatch. Und da gibt es etwas sehr Ekelhaftes. Das ist genauso ekelhaft wie im Moment die Politik. Die Verbraucherorganisation Foodwatch kritisiert die Verwendung, Achtung, tierischer Produkte bei der Saftherstellung. Für die Klärung von naturtrübem Apfelsaft werde oft Schweine- oder Rindergelatine benutzt, ohne dass dies auf den Packungen angegeben werde, erklärte die Organisation am vergangenen Freitag. Foodwatch hatte den Angaben zufolge Apfelsaft, Nektar und Schorle bei Edeka, Lidl und Rewe untersucht. So eine Sauerei. Naturtrüber Apfelsaft, reines Naturprodukt, lecker, lecker, Obst. Und dann schütten die da Schweinegelatine rein. Also da kann sich ja alles drin ansammeln an Hormonen und Antibiotika und überhaupt tierisches Fett und was da alles so drin ist. Eine riesige Sauerei. Also außer Edeka, dann auch Lidl, wie du gerade gesagt hast, ja, wieder mit dabei. Da hätten wir ja einen Punkt erklärt, warum der wieder sein Vermögen um 2 Milliarden erhöhen. Genau, Lidl Süd, 17 Milliarden Euro Vermögen. Lidl Nord, 20 Milliarden. Also der andere hat läppische 17 Milliarden. Also das ist wirklich ein Skandal, dass dieser Mann weniger hat als Lidl Nord. Gut, sehr zynisch, was wir hier machen, aber man möchte sich am liebsten mit dem Kopf gegen die Wand schlagen vor Verzweiflung und vor Wut. Was diese Herrschaften sich erlauben, geht wirklich und wahrhaftig auf keine Kuhhaut. So, dann schauen wir mal in die Tagesschau rein. Ich habe hier die Nachrichten in 100 Sekunden vom heutigen Samstag, dem 8. Oktober. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Hurricane Matthew zieht entlang der Südostküste der USA. In Florida kam es zu Überflutungen und massiven Stromausfällen. Hunderttausende saßen zeitweise im Dunkeln. Zuvor hatte der Hurricane in Haiti gewütet. Dort befürchten Behörden und Rettungskräfte hunderte Tote. Russland legt Syrien-Resolution vor. Über den Entwurf soll der UN-Sicherheitsrat heute abstimmen. Darin fordert Moskau ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen, vor allem in Aleppo. Auch Frankreich hat eine Resolution eingereicht. Darin wird eine Flugverbotszone über der umkämpften Stadt verlangt. Russland lehnt dies ab. USA werfen Russland Hackerangriffe vor. In einer Erklärung des Heimatschutzministeriums und der Geheimdienste heißt es, Moskau wolle mit Cyberattacken die US-Präsidentschaftswahl beeinflussen. Unter anderem soll es Angriffe auf Wählerverzeichnisse und elektronische Wahlsysteme gegeben haben. Russland wies die Vorwürfe zurück. Vorstand von TUI Fly will Arbeitnehmern nach hunderten Flugausfällen entgegenkommen. Eine Entscheidung über die Neuordnung der Fluggesellschaft wird verschoben. Außerdem erhalten die Mitarbeiter eine 3-jährige Tarif- und Standortgarantie. Da sich viele Mitarbeiter krank gemeldet haben, werden auch heute die meisten Flüge gestrichen. Koalitionsgespräche in Berlin gehen weiter. Am Vormittag wollen SPD, Linkspartei und Grüne die Zuständigkeiten der Facharbeitsgruppen eingrenzen. Sollte ein Koalitionsvertrag zustande kommen, wäre es das erste rot-rot-grüne Bündnis unter SPD-Führung in Deutschland. Das Wetter. Im Tagesverlauf viele Wolken und gebietsweise Schauer, auf den höheren Bergen zum Teil als Schnee. Im Westen nur wenige Schauer und mitunter längere freundliche Abschnitte. 7 bis 15 Grad. Ja, das war interessant, was wir da gerade gehört haben. Die haben sich krank gemeldet. Die haben nicht gestreikt, sondern die haben sich massenhaft krank gemeldet. Piloten und das Bordpersonal. Und die Gewerkschaften haben gesagt, gut gemacht. Die haben das gelobt. Jetzt fragen wir uns natürlich, zumindest ich als Vertreter der arbeitenden Bevölkerung, was bringt die Leute dazu, nicht zu streiken, sondern sich lieber krankschreiben zu lassen und das auch noch massiv. Eben die Angst, bei Streiks Nachteile zu bekommen, angeklagt zu werden von Gerichten, dass dieser Streik illegal wird. Das Streikrecht wurde ja auch in Deutschland ganz schön eingeschränkt und das ist eine Waffe, die man den Arbeitern bzw. den Angestellten, den Lohnabhängigen genommen hat und die wehren sich jetzt mit Krankschreibungen. Ein Trick, aber ein Trick, den wir eigentlich gar nicht so begrüßen. Besser wäre ein erfolgreicher Streik und dann wäre die Sache vielleicht klarer. Mit offenem Visier hätte man das machen können. Aber wie gesagt, wir wollen nicht darüber urteilen. Die Umstände zwingen die Leute vielleicht dazu, so zu handeln. Und vielleicht noch ein Kommentar zu dem, was wir gerade gehört haben. Die russischen Hacker werden beschuldigt, in den US-Wahlkampf einzugreifen und ja, zu hacken. Also wirklich fürchterliche Dinge, die den amerikanischen Geheimdiensten nie einfallen würden. Das würden die wirklich niemals auch nur wagen, daran zu denken. Oder ein Land zu bombardieren, wie die Russen jetzt in Aleppo in Syrien. Da kämen die Amerikaner gar nicht drauf. Jetzt spricht man von einem Angriffskrieg und Flugverbotszone und Verbrechen. Heuchler gegen Heuchler. Ich habe hier den Spiegel dieser Woche vor mir liegen. Da gibt es als großes Titelbild Verbrechen, Krieg. Von den Nürnberger Prozessen bis heute die Suche nach der gerechten Strafe. Man sieht Fotos aus Bosnien von 1995, einen Totenschädel. Dann sieht man die Kinder auf der Landstraße in Vietnam 1972, eins der berühmtesten Fotos und Anklagen gegen den Krieg. Dahinter die bewaffneten US-Soldaten mit ihren Sturmgewehren. Napalm fällt auf die Buschdörfer. Dann sieht man ein Foto aus Litauen 1941. Ein Kommando der Wehrmacht erschießt kniende Menschen und tritt sie in ein Massengrab. Syrien 2016. Kinder fliehen, Väter mit Babys auf dem Arm durch die zerschossenen Straßen von Damaskus und Aleppo. Dann ein Foto von 1999 von Sierra Leone, Kindersoldaten. Unter Drogen wahrscheinlich, mit Voodoo noch verhext. Und ein Foto aus der Ukraine. Eine Raketenabschussrampe explodiert 2014 Ukraine. Und so weiter. Das sind nur ein paar kleine Highlights, die da gezeigt werden zum Thema Krieg ist Verbrechen. Death by Hanging, so lautete das Urteil von Nürnberg, nicht nur für Göring, sondern für 11 weitere führende Nationalsozialisten und Militärs. Gefängnisstrafen gab es für 7 Männer, darunter Albert Speer, Hitlers Chefarchitekt und Rüstungsminister. Im Todestrakt hinter dem Gerichtsgebäude warteten die Verurteilten auf ihr Ende. Tag und Nacht stand ein Wächter vor jeder Zellentür, der minütlich durch den Spion schauen sollte. Wir hatten eingangs des Programmes diesen Prozess ganz kurz geschildert und resümiert. Das werden wir hier nicht wiederholen. Aber eine Betrachtung zu diesem Thema sei trotzdem angebracht und angesagt, denn die Frage ist, warum hat man das einmal gemacht und danach nie wieder? Oder warum macht man solche Prozesse nur manchmal gegen einige, aber nie immer gegen alle? Natürlich, jeder, der hört, Bush ist ein Kriegsverbrecher, man müsste ihn vor Gericht stellen, der lacht dich aus und sagt, bist du naiv? Aber wenn jemand sagt Milosevic, dann bekommst du Applaus und man sagt, ja, ja, der Milosevic, pfui Teufel, den haben wir natürlich schön bekommen und nach den Haaren gezerrt. Das heißt, die großen Verbrecher können straflos walten, die kleineren Verbrecher, besonders wenn sie auf der Verliererstraße sind, die schnappt man sich und bringt sie dann vor Gericht. Internationale Strafgerichte nach dem Zweiten Weltkrieg gab es immerhin einige. Wir hatten vorhin gesagt, November 1945 bis April 1949 Nürnberger Prozesse, Hauptprozess vor dem Internationalen Militärgerichtshof sowie 12 weitere Nachfolgeprozesse vor US-amerikanischen Militärgerichten. Angeklagte waren Verantwortliche des Deutschen Reiches zur Zeit des Nationalsozialismus. Urteile 177, davon 35 Freisprüche. Dann gab es die Prozesse gegen das ehemalige Jugoslawien, Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien mit Sitz in Den Haag, zuständig für die Ahndung von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und andere Delikte, die seit 1991 in den Jugoslawienkriegen begangen wurden. Anklageschrift 161, davon 37 Anklagen zurückgezogen. Urteile 102, davon 19 Freisprüche. Wer erinnert sich nicht an so illustre Namen wie Radovan Karadzic und Radjo Mladic? Milosevic ist ja mittlerweile nicht mehr da. Er ist im Gefängnis gestorben. Internationaler Strafgerichtshof für Ruanda, das war von November 1994 bis Dezember 2015. 75 Urteile, darunter 14 Freisprüche. Dann gab es das Sondergericht für Sierra Leone mit Sitz in Freetown, ein durch einen bilateralen Vertrag zwischen Sierra Leone und der UNO geschaffener Hybridstrafgerichtshof, der nicht nur Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sondern auch bestimmte Verstöße gegen nationales Recht nach 1996 verfolgen konnte. 18 Urteile, davon 2 Freisprüche. Prominentester Verurteilter der ehemalige liberianische Präsident Charles Taylor. 50 Jahre Knast hat er bekommen. 2012 gab es den Internationalen Strafgerichtshof mit Sitz in Den Haag, Zuständigkeit für seither begangene Delikte des Völkerstrafrechts, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Bisher laufen Ermittlungen in 9 Staaten. USA nicht dabei, Russland nicht dabei, Deutschland nicht dabei, Spanien nicht dabei, Frankreich nicht dabei, nein, sondern Demokratische Republik Kongo, Elfenbeinküste, Georgien, Kenia, Libyen, Mali, Sudan, Uganda, Zentralafrikanische Republik. Urteile gab es bisher 5, davon ein Freispruch. Dann ab Juli 2006 Rote Khmer-Prozesse, das Rote Khmer-Tribunal in Kambodscha. Bisher erst 3 Urteile gegen den Massenmord. Ab Juni 2007 dann Sondertribunal für den Libanon, Ad-Hoc-Strafgericht, der Strafgerichtshof der UNO um das Attentat auf den ehemaligen Ministerpräsidenten Rafik al-Hariri am 14. Februar 2005 aufzuklären. Urteile 4, davon 2 Freisprüche. Wir müssen uns natürlich fragen, was sind das für Prozesse? Warum macht man da einige, manchmal ein paar? Und warum haben diese Gerichtshöfe so wenig Macht, offenkundige Großverbrecher unter Anklage zu stellen? Die Frage haben wir schon beantwortet. Die Mächtigen bekommt man so schnell nicht. Oder es fehlen Harry S. Truman, George W. Bush, Arthur Harris, Georg Klein, Leonid Brezhnev. Es fehlen Bashar al-Assad. Fehlt Wladimir Putin? Fehlt Barack Obama? Dies ist eine Liste von Männern, denen bislang nicht der Prozess gemacht wurde. Es ist eine fragwürdige Liste, nicht vollständig und jeder Fall steht für sich. Nicht oder nur schwer vergleichbar mit anderen. Aber jedes Mal geht es um Krieg, um Kriegsverbrechen, um mögliche Verstöße gegen das Völkerrecht. Es geht um den Abwurf von Atombomben, Truman, Entfesselung eines Angriffskriegs, Bush gegen den Irak, Brezhnev gegen Afghanistan, Bomben gegen die Zivilbevölkerung, Harris zum Beispiel in Dresden, Klein bei Kunduz, Assad in Syrien, Einsatz von Giftgas, Assad, Angriff auf einen Hilfskonvoi, Assad, Putin, Abschuss eines Zivilflugzeugs, Putin, Drohnenkrieg, also Hinrichtungen aus der Luft ohne Gerichtsverfahren und Urteile, Obama. Wir könnten immer weiter und immer weiter aufzählen. Die Problematik ist erkannt. Werfen wir noch einen Blick auf die Internetseite in der Presse. Der Spiegel kommt heute, am heutigen Samstag, dem 8. Oktober, mit der Schlagzeile: Video erschüttert US-Wahlkampf, Donald Trump prahlte mit sexuellen Übergriffen. Wir hoffen, dass ihm das endgültig das politische Genick bricht. Wenn er dann vor lauter Wut auch noch die Treppe von seinem Marmorpalast runterfällt und auch physisch sich das Genick bricht, würden wir nicht weinen. Oder? Nee, oder vorher noch die Nase und dann abhexen. Das Genick. Genau. In der Dokumentenzerstörmaschine aus Versehen kommt die Krawatte rein und dann reißt die Krawatte ihn praktisch nach unten und erwischt noch die Nase. Gut. Dann, wie gesagt, die Meldung, es war falsch und Trump, aber die Clinton ist noch viel fieser und also ein Niveau, das darf man eigentlich niemandem zumuten. Das Schlimme ist, dass so viele Jugendliche und Kinder diesen Dreck täglich serviert bekommen und das wissen wir leider aus Erfahrung, das macht Schule. Dann, wie vorhin auch kurz gesagt, der Hurricane Matthew in den USA mittlerweile angelangt. Auf Haiti hat er fürchterliche Zerstörungen angerichtet. Hurricane Matthew bewegt sich weiter an der Ostküste der USA entlang. 4 Menschen starben dort bislang. Wetterexperten sprechen von einem Jahrhundertsturm. Marode Regierungszentrale, Sanierung des Kanzleramts kostet Millionen. Nach nur 15 Jahren ist das Bundeskanzleramt ein Sanierungsfall, jawohl. Elektrik muss modernisiert werden, die alten Ölkessel fliegen raus. Die Merkel sitzt da also auf veralteten Ölkesseln und muss da praktisch ihre Politik machen. Pfui Teufel. Na, die ist an allem schuld. Ne? Da sieht man wieder, wie die da gehaust hat. Ja, die hat die Ölkessel kaputt gemacht. Die kann ja noch nicht mal ihr eigenes Häuschen in Ordnung eben halten. Wie soll sie da ein ganzes Land führen? Genau, aber Merkel lässt nicht locker. Die warnt jetzt sogar, wir wissen ja, sie hat viel Konkurrenz von rechts bekommen. Die AfD ist praktisch der rechte Flügel der CDU. Viele Leute haben die AfD gewählt. Und die Kanzlerin warnt nun die Gewerkschaften vor ungewollter AfD-Hilfe. Jawohl, sie warnt die Gewerkschaften. Die hatte nämlich mit dem DGB bisher kein gutes Verhältnis. Wir wissen ja, Merkel sagt, Löhne kürzen, Leute entlassen und Firmen schließen und nach Ostasien abhauen. Das war bisher ihre Politik, die Politik der Kürzungen, der Verschuldungen und der Daumenschrauben für die besonders südeuropäischen Volkswirtschaften. Nun aber ist sie verärgert über die aktuelle Rentenkampagne der Gewerkschaften. Ja, das wollen sie nicht. Merkel weiß natürlich genau, welchem Herrn sie dient und da kommen Gewerkschaftsvorschläge zur Rente, zu einer Verbesserung der Rente, kommen ihr natürlich nicht recht. Dann steigt die Kriegsgefahr in Europa, schreibt der Spiegel. Bundeswehr beobachtet aggressives Manöver russischer Kampfjets und ist da sehr besorgt. Ausgerechnet die Bundeswehr, die so liebenswürdig überall hilft auf der Welt, Kinder rettet, Menschen hilft, Schokolade verteilt. Die fühlen sich nun von russischen Kampfjets bedroht. Pfui Teufel. Dann gibt es eine Umfrage zum Thema, wer wird Gauck-Nachfolger? Da werden wir noch zu gegebener Zeit drüber berichten. Wir hoffen, es ist ein Satire-Freak, mit dem man gut Späßchen machen kann. Und ich würde sagen, Werner, wenn du nichts mehr auf der Platte hast, beenden wir hiermit den Katastrophenblock. Oder hast du noch eine wichtige Meldung? Kopf, ne, so am Hinterkopf da oben, da sind nur noch ganz wenige Haare. Aber sonst auf der Platte habe ich nichts. Vielleicht hier zu Barcelona. Ich habe heute keinen Barcelona-Nachrichtenblock vorbereitet. Da könnte man natürlich immer was zu sagen. Barcelona ist ja auch immer ein Politpflaster ersten Ranges, besonders jetzt, wo wir unsere Bürgermeisterin Ada Colau haben. Eine lebendige, sympathische, menschenfreundliche Frau, eine Menschenrechtsaktivistin. Auf die wird natürlich von allen Seiten ständig geschossen. Die baut jetzt die Terrassen ab, die die Stadt doch so dringend braucht für die Touristen und diesen ganzen Blödsinn. Man dichtet ihr da Dinge an, die sie nie begangen hat. Im Gegenteil, ihre konservativen Vorgänger haben das alles eingeleitet. Aber was vielleicht bemerkenswert ist, dass die CUP, das ist die linksalternative, linksradikale Separatistenpartei, die haben vorgeschlagen, das Kolumbus-Denkmal unten am Ende der Ramblas, kurz, ehe man auf den Hafen stößt, abzubauen. Was hältst du davon, Werner? Sollte man das wegmachen? Armer, ja, also die Idee, die dahinter steckt, ist natürlich korrekt, sagen wir mal. Ne? Kolumbus, der da mit dem Finger zwar nicht nach Lateinamerika, nach Indien wollte er, ja, zeigt, sondern sein Finger zeigt auf die Balearen, obwohl er da gar nicht mit vorbei, daran vorbeigefahren ist. Jedenfalls dieser Vorschlag, das abzubauen, dieses Denkmal, ja, die Idee, der als Eroberer, als spanischer Imperialist, der einen ganzen Kontinent unterwirft, ist ja insofern richtig, die Idee. Aber also ich muss ehrlich sagen, das gehört jetzt nicht so unbedingt zu meinen größten Sorgen. Denn vielleicht müsste man dann in Rom auch das Kolosseum einreißen, ja. Das wurde ja auch errichtet von diesen Diktatoren und diesen Kaisern damals. Ja. Vielleicht sollte man auch das Denkmal von Elmio Cid abreißen und verschwinden lassen, weil der war ja ein Fremdenfeind, ein Rassist und so weiter und so weiter. Man könnte auch das Nibelungenlied verbieten. Da geht es ja auch um einen Angriffskrieg und um rassistische Angriffe auf die Hunnen. Das waren ja ostasiatische Mitbürger und so weiter und so weiter. Diese Naivität dieser Coup, dass die praktisch die Ideen von heute in die Historie zurückproduzieren, dann könnte man genauso sagen, Kaiser Barbarossa war ein Nazi. Oder man könnte ja nachträglich auch noch einen Haftbefehl ausstellen gegen Kolumbus und gegen Hernán Cortés, obwohl das ein anderer Fall wäre. Aber man könnte jetzt von einem Gerichtshof hier in Barcelona, von einem katalanischen Gerichtshof, einen Haftbefehl ausstellen und vielleicht auch die Erben von Kolumbus zu Schadensersatzzahlungen heranziehen. Gut, ich habe das jetzt mal überspitzt, aber in diese Richtung geht diese ganze Satire. Und da muss man schon sagen, Leute, lasst es. Ja, also zu dieser ganzen Umbenennung von Straßen und Plätzen und Denkmäler abreißen, eine, sagen wir, Säuberung, das gibt's ja verstärkt, was es nie gegeben hatte hier in Spanien, fast 40 Jahre lang nach Francos Tod, ne? Das ist jetzt ein bisschen Mode geworden, sagen wir mal, hauptsächlich in diesen Städten, wo eben unter anderem auch diese Linkspartei Podemos jetzt das Sagen hat und in Madrid genauso wie hier. Und also viele Sachen sind total gerechtfertigt, ne? Also jetzt die Avenida Generalissimo Franco wieder zurück und umzubenennen in Diagonal, wie sie früher geheißen hat, finde ich völlig korrekt. Oder vor kurzem ja, haben sie da La Plaza Antonio López abgeschafft, den Namen. Das war ein berüchtigter Sklavenhändler hier, so glaube ich in den 20er Jahren noch von diesem Jahrhundert. Also solche Sachen kann man eigentlich nur unterstützen. Ja, einverstanden. Die krassen Fälle, die natürlich bekannt sind und die man wirklich nachprüfen kann. Bei Christoph Kolumbus, o Cristobal Colón, weiß man ja noch nicht mal, ob er Portugiese, Italiener, Katalane war. Es gibt sogar Leute, zum Beispiel Elie Wiesel, der hat einmal behauptet in einem Buch, Christoph Kolumbus war Jude und hat praktisch die Gunst der Stunde genutzt, um aus Europa zu verschwinden und hat ein gelobtes Land für die europäischen Juden gesucht, für die Sephardien und so weiter und so weiter. Also, im Falle von Kolumbus kann man nur den Kopf schütteln und sagen, meine Güte, im Falle von frankistischen Denkmälern und Sklavenhändlern ist das natürlich klar, da liegt die Sachlage sehr offen auf der Hand und ist auch historisch immer noch nachprüfbar. Gut, wir beenden hiermit den Katastrophenblock. Herbst im Niemandsland. Die Regierungen fallen. Den Leuten wird es zu bunt. wie eingepfercht in Kerkermauern liegt, in den Mauern dieser Stadt. Wolf Biermann beißt mit gelben Hauern in Steine nur und hat es satt. Mal nach zwei Freunden brüllt er offen, paar Balladen in Zigarrenrauch. Das macht die Männer wie besoffen und ihre schönen Frauen auch. Oh Mann, Mann, wie tief mich das reut. Mann, wie tief mich das reut. Was lege ich auch mein Herz auf den Tisch, so hungriger Leut. Das Volk, das Weib, vor seiner Türe sitzt ein Eunuche und trinkt Tee. Macht mit dem Messer Maniküre und sagt, komm her, es tut nicht weh. Es tut nicht weh, wenn ich dich vorher zur Sicherheit, mein Sohn, kastriere. Bist du entmannt, na bitte sehr, dann darfst du, dann erlaub ich's dir. Oh Mann, das hätt mich gereut. Mann, das hätt mich gereut. Wer legt sich schon nackt auf den Tisch, so mächtiger Leut. Eingepfercht in Kerkermauern liegt in den Mauern dieser Stadt. Wolf Biermann beißt mit gelben Hauern in Steine nur und hat es satt. Mal nachts bei Freunden brüllt er offen, paar Balladen in Zigarrenrauch. Das macht die Männer wie besoffen und ihre schönen Frauen auch. Mann, wie tief mich das reut. Mann, wie tief mich das reut. Wer legt doch sein Herz auf den Tisch? So hungriger Leut. Die letzte Viertelstunde im heutigen Niemandsland, das war übrigens gerade Wolf Biermann. Sie haben es natürlich erkannt, meine Damen und Herren, die typischen Geräusche aus der sogenannten Chausseestraße. Wolf Biermann mit seinem ersten Album von 1969, Chausseestraße 131. Biermann ist übrigens vor kurzem 80 geworden und er hat jetzt einen sogenannten Deutschlandroman vorgelegt. Der Spiegel sagt hierzu, sein Leben ist viel zu groß für einen einzelnen Menschen. Nun wird Wolf Biermann 80 und legt seine Autobiografie vor. Wolf Biermann hat sein Leben aufgeschrieben. Seine Autobiografie heißt »Warte nicht auf bessere Zeiten«, dass sie nur etwas mit mehr als 500 Seiten hat. Das nennt Biermann an diesem Nachmittag in Berlin, an dem er dem Spiegel ein Interview gegeben hat, abwechselnd ein Witz, verrückt oder lächerlich. 10.000 Seiten hätte das Buch haben müssen, sagt er. Biermann war ja nie bescheiden. Er hat ja einen sehr ausgeprägten Napoleon-Komplex. Und das klingt bei einem Mann, über dessen Leben die Staatssicherheit der DDR einen Aktenberg von mehr als 30.000 Seiten aufgeschichtet hat, nicht einmal nach Hybris. Es ist ein großer, urteilt der Spiegel, ein überwältigender Deutschlandroman, sein Leben. Es ist viel zu groß für einen einzelnen kleinen Menschen. Das ganze verdammte deutsche Jahrhundert ist durch diesen Wolf hindurchgegangen. Gut, das war Biermann. Das zweite Buch, das ich meinen Hörerinnen und Hörern empfehlen möchte, ist das neue Buch, ebenfalls ein Leben von Bruce Springsteen. Born to Run. Gerade erschienen. Auch 672 Seiten dick. Dazu gibt's auch eine CD mit 9 Liedern. Chapter and Verse, der Soundtrack zum Buch. Über sich selbst zu schreiben ist eine merkwürdige Sache, aber vor einem Projekt wie diesem hat man als Autor ein Versprechen gegeben, dass man dem Leser einen Blick in sein Innerstes gewährt. Genau das habe ich auf diesen Seiten versucht, sagt Bruce Springsteen, der Meister selbst, über sein Buch. Gut, die letzten Minuten. Werner, Kino, was gibt's? Wieder Gratis-Kino. Das fängt heute Abend schon an, Samstag, um 19 Uhr im Ateneo Revel de Poblesec. Und zwar, die haben da so eine Reihe Oktober Negra, also schwarzer Oktober, nicht schwarzer September. Und da gibt es heute Abend um 19 Uhr Revolver von Sergio Sodima von 1973. Also sehr interessante Zeit damals, ne? Die Revolte in Italien, besonders im industriellen Norden, Lotta Continua, die wie hießen die autonome Operaria-Gewerkschaftenstreiks bei Fiat und alles in dieser Zeit angesiedelt. Also im Ateneo Rebel, das ist in der Straße von Onrada im Poble Sec. Und dann Mittwoch, habe ich jetzt gerade nicht da, aber Goethe hat auch wieder, das Goethe-Institut, sein Mittwochs Kino-Zyklus angefangen, da gibt's bestimmt auch wieder, die haben normalerweise immer sehr interessante Filme da, beginnt um 20 Uhr, mal reingucken ins Programm. Ja, da kann ich ganz kurz was zu sagen, da gibt es nächste Woche den Film Drama Consult, das ist am 19.10. und am 26.10. Wir sitzen im Süden. Gut. Also, gut, das wäre dann übernächste Woche. Ne? Nächste Woche dann auch natürlich gratis Kino in einem besetzten Stadtteilzentrum in San Andreu in der Cinetica. Da gibt's El Guateque, heißt es auf Spanisch, von Peter Sellers. The Party auf Englisch und der Party-Schreck auf Deutsch. Das ist in der Cinetica am nächsten Donnerstag um 20 Uhr. Das ist Fabra y Puch, Passage Fabra y Puch Nummer 32. Also ist eine Komödie, Filmkomödie von Blake Edwards und zwar auch aus einer interessanten Zeit von 1968. Da geht's um indischen Komparsen in Hollywood, der dort ein Engagement kriegt, der aber jede Szene vermasselt, ja, als Tollpatsch, ne, aber eben auch, weil er die Normen und die Mechanismen nicht kennt in unserer westlichen Welt. Eine Komödie. Und am nächsten Tag, am Freitag, am 14. Oktober um 20.30 Uhr, Cinema alla Fresca, umsonst und draußen, in der Agora Juan Andrés, im Raval, Ecke Aurora mit Rigereta Straße. Morir de Dia heißt dieser Film. Da geht's also so um Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, besonders hier in Katalonien in diese Zeit, also Franco war tot, jetzt die neuen Freiheiten kommen auf uns zu, war aber eben auch die Zeit, wo sich Heroin dann zum Beispiel ausgebreitet hat hier in der Stadt. Und also einmal gibt's da Archivmaterial aus dieser Zeit und auch vier Leute, die inzwischen gestorben sind. Ist zum Beispiel Pau Maragall dabei, der Bruder vom früheren Bürgermeister hier. Und Merce Pastor, das war die Frau von Pau Riva. um den Poeten, Maler Pepe Salas und Interviews mit, sagen wir mal, Überlebenden aus dieser Zeit der Transition. Also in der Agora Juan Andrés, Morir de Día, am nächsten Freitag um 20 Uhr. Ich grüße von hier aus unseren Freund Bammel, der ist heute bestimmt in Sitges. Da begann nämlich gestern das Festival des fantastischen Films. Das geht bis nächste Woche und da gibt es heute Abend zum Beispiel auch diesen berühmten Zombie Walk. Da laufen die Leute als Zombies und Schreckgespenster verkleidet über die Hafenpromenade oder die Strandpromenade und erschrecken sich gegenseitig und haben einen Riesenspaß dabei. Also, seit gestern Festival del Cine Fantastico de Sitges, gewidmet zum Beispiel dem Star Trek, da gibt es eine Hommage und dann sind große Figuren des Genres schon dort, zum Beispiel Max von Sydow. Mittlerweile marschiert er, glaube ich, stramm auf die 90 zu und natürlich so Leute wie Christopher Walken. Schwerpunkt liegt wie immer auf Zombies, Kannibalen und anderen Unholden, die der Menschheit so viel Angst machen. Ja, Werner, wir müssen fast schon raus. Was gibt's noch? Ja, also in Sitges noch mehr Horror und noch mehr Schrecken nach den ganzen Horror und Schrecken, die wir da jetzt in den letzten zwei Stunden so und Katastrophen, die wir da vorgestellt haben. Aber gut, trösten wir uns mit Günter Netzer. Der hat gesagt, und immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo eine Flanke her. Gut, ich betrachte das als deine Abschiedsworte. Vielen Dank, Werner, dass du heute hier warst und das Publikum so schön mit Analysen aufgeklärt hast. Tschüss. Tschüss. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie es gut. Machen Sie etwas Tolles bei diesem doch ein bisschen regnerischen Wetter. Gehen Sie ins Theater, ins Kino. Besuchen Sie Tanzveranstaltungen. Oder spielen Sie zu Hause ein schönes Gesellschaftsspiel, Mau Mau, mit einem Glas Buttermilch und Salzstangen. Werner hat sein Gesicht verzogen. Magst du keine Buttermilch und keine Salzstangen? Nein. Lieber Bier. Bier und Zigaretten, gut. Die es mögen, können natürlich auch Bier trinken und Zigaretten rauchen. Wir müssen raus. Tschüss, adeo, adios, bis nächste Woche. Niemandsland verabschiedet sich, Kontrabanda geht. Tschüss, aber Kontrabanda kommt mit noch mehr interessanten Sendungen. Jetzt gibt's gleich die Musik des 20. Jahrhunderts von unserem Kollegen Albert. Tschüss, agur. Im deutschen Dezember floss die Spree von Ost nach West-Berlin. Da schwamm ich mit der Eisenbahn hoch über die Mauer hin. Da schwebte ich leicht über den Drahtverhau und über die Bluthunde hin. Das ging mir so seltsam ins Gemüt und bitter auch durch den Sinn. Das ging mir so bitter in das Herz da unten, die treuen Genossen. So mancher, der diesen gleichen Weg zu Fuß ging, wurde erschossen. Manch einer warf sein junges Fleisch in Drahtverhau und Minenfeld. Durchlöchert läuft der Eimer aus, wenn die MP von hinten bellt. Nicht jeder ist so gut gebaut wie der Franzose Franz Villon. Der kam in dem bekannten Lied mit Rotweinflecken davon. Niemandsland. Niemandsland, maravilloso! Maravilloso! Niemandsland! Niemandsland! Maravilloso! Niemandsland! Kontrabanda! 91.4 FM! Niemandsland, cada sábado de 10 a 12 de la mañana en Contrabanda FM 91.4. Niemandsland. Nuestro podcast es www.nimensland.contrabanda.org. Es weht der Wind von Norden, er weht uns hin und her. Was ist aus uns geworden? Ein Hauch von Sand. Der Sturm jagt das Sandkorn weiter. Radio ist deswegen wichtig, weil Radio einfach doch immer noch das stärkste und eindeutigste Medium ist, um Menschen Musik nahezubringen.